Einfach alles so machen. A pleasant speaking voice and a smile that still so cheap. You love them on weekends and your best friends, but that seems so far. das Release-Konzert unseres Albums Signal to Noise, das ihr bei diesen wunderschönen Ladies da vorne kaufen könnt. Tut das. Ah ja, Loni ist auch dabei. Das nächste Lied ist für Loni. Okay, und jetzt geht es darum, dass ihr möglichst cool tanzt. Thank you. but collect friends and pets. I drive circles with my bike till I reach myself. Strange people, pale grey houses, hide tears with a laugh. What they do in dark places, light doesn't exist. Geburtstagsgruß für die Julia. Liebe Julia. Juliana, es tut mir leid. Liebe Juliana, das nächste Lied ist auch für dich. Alles Gute zum Geburtstag, alles Liebe von uns. Für die Welle, für den Andi, für den Rest der Welt, für euch, für uns. Das Lied ist für uns alle. So, Steal My Hometown. blind, you live a bland life. Don't see a pretty girl, hear her beauty and voice. Black, white flowers sniffing, cut your fingers on them. Don't see. Conversations are like a telephone, blurred faces, evil grins and shit. Beautiful world. Thank you. Okay, bevor wir zur Zugabe kommen, ich möchte... Moment. Also wie habt ihr es schon mitgekriegt, wir haben hier ein Album rausgebracht, Signal to Noise. Wenn euch das gefallen hat, was wir auf der Bühne produzieren, kauft euch das Album, es ist besser. Und bevor wir jetzt zum Schluss kommen, möchte ich mich noch einmal ganz kurz bei den Cripple Crows bedanken, die hier versammelt rumstehen. Ohne Scheiße. Ohne euch wäre das Album gar nicht entstanden. So, vielen lieben Dank. Cripple Crows, die beste Band Eichstätts, ich schwöre. Wasting my time to be like you, and I miss my childhood and my parents' house. We were young, we were free again. Was ich schon immer cool fand, mich noch nie getraut habe, aber ich glaube, heute tue ich es. Leute, nein, ich bin nicht schwul. Leute, ich möchte, dass ihr alle, die sich trauen und die es mit uns, die sozusagen das Lied mit uns teilen möchten, kommt einfach alle auf die Bühne. Los! Yeah.